Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute Freitag, den 24. Januar 2014. In meinem ersten Tipp geht es um den 30. Geburtstag von Apple. Auf der Apple-Hauptseite findet ihr eine Unterseite, die in einer Timeline genau zeigt, wie sich Apple über die letzten 30 Jahre hinweg entwickelt hat und hat dazu auch ein schönes Video erstellt. Na dann sagen wir mal herzlichen Glückwunsch, Apple! Als nächstes habe ich einen Tipp aus dem Bereich Lifestyle für euch. Eine Designerin aus Irland hat ein pfiffiges Schrank- oder Regalsystem entwickelt, in dem sich Stühle und ganze Tische verstecken lassen. Ein tolles Konzept für alle, die wenig Platz haben. Und wo wir uns gerade den Bereich Wohnraum anschauen, habe ich eine weitere interessante Idee, und zwar das Bubble Tent. Das Bubble Tent ist eine faszinierende Idee, um schnell Wohnraum zu schaffen, zum Beispiel ein zusätzliches Gästezimmer im Garten. Wenn man an Fernsehen unterwegs denkt, fällt häufig der Name Satu. Es gibt aber auch eine Alternative. Und zwar kommt die Alternative aus Schweden und heißt Mejin. Der Dienst steht über den Browser zur Verfügung oder über das iPhone und iPad. Eine Android-Anwendung soll folgen. Als Programme findet man eigentlich das gleiche Sortiment, was man auch bei Satu findet. Einen großen Schritt hat der Streaming-Anbieter dadurch gemacht, dass sie auch ProSieben Sat1 mit an Bord ziehen konnten und dadurch setzen sie sich eindeutig von Satu ab, die das bisher noch nicht geschafft haben. Wenn ihr nach so einer Lösung sucht, einfach mal registrieren und ausprobieren. Als nächstes habe ich einen Software-Update-Tipp für euch. Es gibt seit kurzem ein neues Beta-Update für SteamOS. Die ISO könnt ihr euch jetzt direkt bei Valve herunterladen. Wer das Gaming-Betriebssystem noch nicht getestet hat, hat jetzt die Möglichkeit, die neue Beta zu testen, in der einige Fehler behoben wurden. Als nächstes habe ich einen kleinen Techniktipp für alle Tüftler. Zwei Bastler zeigen, dass es möglich ist, seinen eigenen Laptop aus verfügbaren Komponenten zusammenzubauen. Das Projekt heißt Novena und die beiden Bastler planen demnächst eine Crowdfunding-Kampagne, um das Ganze als Bauset anbieten zu können. Das Gerät setzt momentan Linux als Betriebssystem ein und das größte Problem ist natürlich, die ganzen Komponenten aufeinander abzustimmen und entsprechende Treiber für das Betriebssystem zu liefern. Das ist vielleicht etwas für Leute, die ganz genau wissen wollen, was in ihrem Laptop verbaut wird. Seine NSA-Panik kann man damit nicht direkt beruhigen, da man ja vorgefertigte Komponenten verwendet. Ja, das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer, schaut bei Facebook, Twitter und Google Plus vorbei, abonniert uns auf YouTube und bis morgen. Tschüss!